Pretty Good Privacy, PGP. Noch vor einigen Wochen konnte kaum jemand damit was anfangen. Mittlerweile kennen das schon viel mehr Menschen. Das ist eine Folge der Enthüllungen von Edward Snowden. So gut wie jedes Medium hat eine Serie über Verschlüsselung gemacht im Internet. Wie maile ich Spionage sicher? Bei Bild.de zum Beispiel. Es gab auch Aufrufe zum richtigen Umgang mit den persönlichen Daten. Stern.de hat zur digitalen Abstinenz aufgerufen. Und das Ganze, das könnte natürlich Auswirkungen haben auf die großen Netzkonzerne, Facebook, Google und Co. Die haben ja bisher sehr davon profitiert, dass wir unsere Daten völlig unverschlüsselt bereitwillig verschenkt haben. Was aber, wenn wir da ein bisschen kritischer werden? Was heißt das für diese Firmen? Facebook zum Beispiel bringt gerade die Graph Search an den Start. Und was das kann, das, Martina Schulte von der Webshow, riecht ja förmlich nach Schnüffeltool, oder? Ja, das ist eigentlich das neue Super-Tool für alle Stalker, Neugierigen, Datenkraken und Statistikfreaks. Und das wird weltweit gerade ausgerollt. Das Interessante ist halt, bei GraphSearch bekommt man jetzt eigentlich nichts Neues angezeigt, sondern eigentlich nur das, was andere User sowieso schon freigegeben haben. Das Interessante ist halt eben, dass man diese ganzen Daten jetzt neu kombinieren kann, weil man sie miteinander in Verbindung bringen kann. Es ist also eigentlich im Prinzip so eine Art ausgedehnte Suchfunktion, mit der der User dann halt seinen Freundeskreis durchsuchen kann. Das Blog Media hat das, wie ich finde, ganz schön formuliert. Die schreiben hier, sie können nicht nur im Freundes- und Bekanntenkreis nach Personen suchen, die Marathon laufen. Sie können auch nach Hamburgern suchen, die Marathon laufen und gerne Bücher von Dan Brown lesen. Oder aber sie suchen nach Hamburgern, die New York, Paris und die Antillen besucht haben, Dan Brown lesen und Marathon laufen und unter ihren Fotos auch noch irgendwie was kommentiert haben. So Datenschützer, die ihren Job ernst nehmen, die heulen jetzt auf, oder? Auf jeden Fall. Die kritisieren, dass halt eben möglicherweise in Vergessenheit geratene Daten und Informationen, also der Film, die Musik, du die irgendwann mal geliked hast, dass die jetzt zu breiten Nutzerprofilen zusammengefügt werden können. Sie sprechen von einer Rasterfahndung für alle. Oder wie Spiegel Online das gerade so schön plakativ formuliert. Wer hört Nazi-Musik? Wer ist Fan der Roten Armee-Fraktion? Wo arbeiten Anhänger bestimmter Drogen? Kann man jetzt alles recherchieren? Hört sich jetzt erstmal irgendwie verrückt an. Aber es gibt schon so ein Tumblr, Tumblr Actual Facebook Graph Searches heißt das. Und da findet man jetzt schon Menschen, die zum Beispiel verheiratet sind und Prostituierte geliked haben oder die Arbeitgeber von Menschen, die Rassismus mögen. Da stellt man sich natürlich die Frage, ob diese Menschen besseren Datenschutz brauchen oder nicht vielleicht eher Schutz vor sich selbst. Du hast ja gesagt, der User entscheidet selbst, was er da veröffentlicht. Dann ist doch Datenschutzpanik da eigentlich ein bisschen übertrieben, oder? Ein bisschen schon, weil es geht ja nur um die Daten, die du bereits öffentlich zugänglich gemacht hast. Aber wenn du dir jetzt mal die Zahlen anschaust, die das Blog Basic Thinking gerade veröffentlicht hat, dann hat diese Warnung der Datenschützer schon eine gewisse Berechtigung. Also 13 Millionen User haben noch nie in ihre Privatsphäre-Optionen geschaut. 28% der 1 Milliarde User weltweit teilen alles oder fast alles mit Nicht-Freunden. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Das ist echt eine Wahnsinnszahl, ne? Und der Autor dieses Basic Thinking Posts, der glaubt aber trotzdem, dass Graph Search nach einer gewissen Anfangsbegeisterung nur wenig genutzt werden wird. Er schreibt, hier, es mag ganz lustig sein, mal zu schauen, wer meiner Freunde in Köln Single ist und meinen Musikgeschmack teilt, aber irgendwann geht der Reiz vermutlich verloren. Und zum anderen meint er, schränke Graph Search eben auch die Privatsphäre der User noch weiter ein, was angesichts des NSA-Skandals vielleicht derzeit, du hast es ja auch gerade gesagt, nicht mehr so ganz angesagt ist. Das zu Facebook und zum Graph Search. Es gibt auch Neuigkeiten von Twitter. Eigentlich ja ein soziales Netzwerk, was nicht so im Blick der Datenschützer stand bisher. Die wollen das Surfverhalten der Nutzer noch mal mehr analysieren als vorher, ne? Genau, es gibt halt so eine Methode, die nennt sich Retargeting. Das wird von Facebook auch schon angewandt. Das heißt, Twitter will mit Hilfe von Cookies dein Surfverhalten außerhalb der Twitter-Welt analysieren und eben in die Auswahl dieser sogenannten Promoted Tweets einfließen lassen, also der Dinge, die dir eigentlich im Grunde genommen bei Twitter Sachen verkaufen wollen. Das heißt, die überwachen dein Surfverhalten, um dir danach dann passende Produkte zu verkaufen. Ist jetzt im Vergleich zu Facebook vielleicht harmlos, beziehungsweise naja, man regt sich nicht mehr drüber auf, wenn man es von Facebook ohnehin schon so gewohnt ist. Interessant fand ich jetzt noch eine Meldung über Google, also den dritten großen Player, über den wir heute reden wollen. Die haben ja auch noch eine Neuigkeit für uns parat, weltweit für für Schlagzeilen gesorgt hat ja Google Glass, ne, diese... Die Brille mit der Kamera drin, ja, spannendes Ding. Genau, und damit ist jetzt halt die wahrscheinlich erste zufällig gefilmte Festnahme ins Netz gestellt worden. Das hört sich jetzt auch erstmal irgendwie verrückt an. Okay, ja, aber was heißt das? Was sieht man da? Also, das Blog Ars Technica berichtet über den Filmemacher Chris Barrett und der hat mit so einer Google-Brille, die es eben dem Träger ermöglicht, alles um ihn herum in Echtzeit zu filmen und ins Netz zu stellen. Der hat eine Verhaftung auf dem abendlichen Bürgersteig von Jersey gefilmt. Titel The First Fight and Arrest Caught on Glass. Und dieser Clip wurde bereits über 750.000 Mal angeschaut, was ein bisschen verrückt ist, weil da ist eigentlich wirklich nichts Besonderes drauf zu sehen. Noch verrückter ist allerdings, dass niemand, der da gefilmt wird, bemerkt, dass er gefilmt wird. Das ist der Unterschied. Ne? Bei so Sachen ist ja mittlerweile normal, dass die Leute ihr Smartphone zücken und filmen. Genau. Bei Glass merkt man es nicht. Genau. Und es hat einfach niemand realisiert. Und der Reuters-Mann Christoph Gavry, der schreibt hier auch auf seiner Webseite, this video indicates a rapidly approaching future where everything can be filmed serendipitously by folks wearing devices like Google Glass without the knowledge of the parties involved. Und The Atlantic, der meint sogar, wenn die NSA Big Brother sei, dann sei Google Glass the new Little Brother. Wir halten also fest, Facebook, Twitter und Google bauen das Datensammeln weiter aus. Und mit so Gadgets wie den Google Glasses helfen wir sogar, oder die User, die das benutzen, den Konzern dabei, die Daten aus der Offline-Welt in die Online-Welt zu übertragen. Jetzt haben wir aber schon gesagt, die aktuellen Schnüffelskandale haben die Menschen vielleicht ein bisschen sensibler gemacht. Gibt es dazu tatsächlich schon irgendwelche Erhebungen, Zahlen oder sowas? Aus der Schweiz gibt es ein paar Zahlen und zwar von der Schweizer Zeitschrift Computer World und da hat rund ein Viertel der dortigen User gesagt, dass sie ihr Online-Verhalten ändern wollen und dass sie irgendwie vorsichtiger sein wollen. Und die Frage ist natürlich jetzt, was es für die Netzriesen bedeutet. Darüber hat sich im Blog Netzwertig mal Martin Weigert Gedanken gemacht. Er schreibt hier, bei vielen Menschen komme jetzt im Bewusstsein an, welche massive Weichenstellung das Internet für die Menschheit bedeutet. Sie erkennen, dass scheinbar harmlose persönliche Entscheidungen weitreichende Auswirkungen haben können und dass Missbrauch nicht nur theoretisch vorstellbar ist, sondern bereits erfolgt und sogar durch den Staat selbst. Und er schreibt hier, für die führenden Webkonzerne ergebe sich dadurch eine komplizierte Situation. Nicht nur nehmen Anwender ihnen die mutmaßlich unfreiwillige Komplizenschaft bei den Überwachungsaktivitäten von Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden übel. Gleichzeitig blicken manche von ihnen nun kritischer auf die Produkte selbst und das je nach Sachlage sogar zu Recht. Und er kommt jetzt hier zu folgendem Schluss. Die Snowden-Leaks könnten so beiläufig sogar den Niedergang einer ganzen Generation an Webplattformen einleiten. Und das schreibt hier jetzt nicht irgendjemand, sondern der Weigert, ich schätze den sehr. Also es ist ein wirklich guter Tech-Blogger und eine interessante These. Eine interessante These. Andererseits gibt es ja dann doch wieder schöne, süße Katzenbildchen und so. Ja, und wir alle haben... Ich muss doch fotografieren, was ich zum Mittag gegessen. Natürlich. Und wir alle haben es uns ja auch in diesen Robinson-Clubs, Facebook und Google verdammt bequem gemacht. Ne? Also... Ja. Es ist im Moment nur einfach eine These, aber ich fand sie nicht uninteressant. Martina Schulte war das mit der Webschau. Danke dafür.